Wat je geschmiest amol op de met zeven zo genachen mo. De midden van staat een pusik en mischlei zo meichle eid loyen nuke. In es is een zaak wat jede mens daf op zich tracht en het zie je wat is nicht lande. Du amol is me nitst eine van de wegen is me nitst von dem Samaichle Eid nützt man Moisdes oder Grebes, Rabunem. Im Chab nicht, als die tiefe Motivation ist Samaichle Eid. Ich suche, was ich meine. Wenn man sucht, sitzen Menschen im Besuch Kikun, jene kriegt sich mit seinem Bruder, jene. Bei diesem, der was redt, in es ist kein Umgang, es ist kein Luschnerei, jeder weiß das. But the motivation von Schmissen von dem ist es meichlei. Das heißt, man freut sich, als so ein heiliges Charim, man schluckt sich in jene Sofet ein bisschen, in jene Sofet ein bisschen. Also wie, hier eine will gestanden und warten zu sehen, sie zwei Menschen schluckt sich und einer geht jene mal Punch, jene Punch zurück. Und er freut sich, das ist ein Spectacle. Er sitzt in der das heißt der Platz, wie man sitzt in der Stadion dort, in der Circus. Und er sieht, wie Menschen wachsen sich. Er enjoyt die Zahl. Es ist so schlecht, man sagt, man darf halbe Träume zusammen. Die Schatz ist dem, die wirst hören, dass jener hat jener berät, jener nicht gekümmert zu jenem, jener hat sich panarisch, der gesagt, das schlecht war, weil sie waren aufgeregt. Die ganze Sache, das gibt dich Enjoyment. Wie Menschen sehen etwas wie Nebuchs, wie Fools, das geht dich da Enjoyment. Und das ist, was auf ein Greis, auf ein Priestes an Nefisch, auf der Zeit, der was das äußert in dem. Und Meile, darf man wissen, wenn die hörst, wenn die redst, wenn sie leiden, sag mal, ist man viel, der Jai zu hören, dass es so einfach so geht, als vanaat, een meelig zoeken een ksil. Zoeken door de forschung, hij maakt zich vaak ksil. De andere weten, hij zoekt zich. Als die redt toe, die wil met oeien zijn, als leiden, hoe ze komen in het oostende van zijn kinder, hoe ze me zeggen, hoe ze me schlukt zich, hoe ze de kinder, in de redt kieli, die wil doen de vreemde en de eerlijke, en zij zijn de leiden guys. Wo kommen wir zu Hause? Also, Menschen werden so, ich habe nicht wie so eine tief in der Netz von der Jäzer oder da. Aber schade ist, ja, die Kinder, die suchst jetzt, die ist wieder unkinder. Die redest, die bist all okay, und einfach die anderen schlugen sich auch im Vergunst. Die gab es nicht. Also, komm zu deinen Sachen, zu deinen Geier, zu deinem Business, schluckst dich auch. Oder ein und nicht bis auf Zaroi. Der Mensch macht auf eine Stolle Muschel. In der Arbeitland legt er an Juden Geld. Es kommt der Zweite, und er nimmt es über. Er nimmt jemanden raus von dem Business. Er macht alles Sales und billig. In der Zweite steht, wo ein auf Kuhle ist. Er hat sich pushet krank zu covern der Bills. Wusste, sollen wir wissen, wie viele Menschen ja, aber wie viele Menschen haben in 2018, wo sie kennen, dass sie kicken in ganzer Still sind? Und sagen, ja, jener hat er recht. Sie sind aber nicht. Er mag machen das Tor. Er hat großes Business. Er mag es dir. Nicht bei Reden, nicht gut, nicht. Lass dann bei einer Asche. Ich kann sagen, dass in Theorie kennen du Menschen haben, die gedauert, das können das auch nicht befassen. Ich will sie kennen. Ich will Adrab, ich will solche Menschen will ich kennen. Ich will sie mal Schamischan. Schamischan, ich will sie doch der Mann, ich will sie spitz von Adinus an Nefisch. But I don't think there are too many. So, derselbe, simple Mensch, wenn er sitzt doch auf seinem Recliner, zieht ihm den Schmerdisch, zieht ihm Mikve mit der Koffee, und ja, die eine schluckt sich, die eine ist auch aufgeregt, die eine hat Barrett. Ich habe nicht die. Die ich das Nonsens, jene, das ist ein Pan, die aus Panusse von Verkäufen Grocery Stores, Verkäufen Kleider, jene ist ein Panusse ist zu haben mit den Chassidern, zu haben den Menschen, zu haben, das ist ein Livelihood. Von dem macht er Chassidern die Kinder, von dem lebt er, von dem hat er sein, das ist his Business, das ist ein Grocery Store. Das ist ein, wenn die verkäuft Äpfel, er verkäuft etwas anderes, er verkäuft sein Schild, sein Chassidus, whatever es ist. So, wo sagst du, die expects von ihm besser? Was heißt die expects von ihm besser? Hör ich mal, er steht er besser wie dir, er steht er weinig durch den Haare von dir, in, er steht er hinter mir von dir, er steht damit er mir, die wirst auch expecten, als wo es, als auch, wo die hat sich keine Ahnung, wie du das meinst. Du wirst expecten, jener kann sagen, Schamaya, Chapuzoi, er soll nicht noch mal, jener soll sagen, der Zweite soll ihm aufessen, die weiß doch spinklich, wo es geschehen, die weiß doch noch, anyway, der Nusen also ich überflächlich. So, sie können doch sagen, als einer ist, weiß doch spinklich, wer er muss, es ist, keine kann ich wissen bei ihm, es ist doch Details und Details, was, in der Zeit hat tun, als ich habe ich, was ich denke, ich komme, but es ist du, at least in theory, was could be very possible true, als einer ist gekommen in, der zweite Field, wie jener ist Jöret im Malachayev, er geht mich heraustragen, also in seiner Imagination hat Lisa das so, in wie was Tiri acted zu dem, kommt doch aus. Als die alle Menschen, die suchen Bikoret, die sitzt, die man mit Tatanas, sei es in den Gur, der heute im Chachatum und auf Scheißen. Sei es in der, wo es machen, wie so ein Baal am Achleukes. Ich bin jetzt ein tiefer Wort jetzt. Ich kann es auch nicht geheim, was ich gepschat, aber es gibt ja der Baal am Achleukes meint, der was es, er ist ein Baal am Achleukes, es gibt ja der Luzer. Er ist busy mit Reden, was Menschen so am Achleukes. Er ist auch was assig in dem. Nicht als er, er ist personally involved in der Sache. Der Baal am Achleukes, er hat jetzt auch ein Dispute mit einem. Er verkehrt, er schläft sich bei Nacht, er hat ihn begann bei dir, er hat ihn bremst, es gibt kein Bilding, er verliert, er sieht mit seinen Augen, wie verliert du Millions of Dollars verkehrt machen, es ist blittigt in der Herz. Einer nicht bei Salzari, kein Sahn, also wird gerne größe Baumadreige, huge Baumadreige, wollte, ja, was Schalbes an Nefisch, nach Eibet noch mit dem, sei es schwer, wo ich das peirig, ich sage noch einmal, sie geringen zu endigen Schassen, zu davenen, zu dienen, tons of Chesed, wie sie kennen das. But, so, ich spare mich leukes, mich leukes. Die weiß, was sie geschehen, die weiß, was sie behind it. Die weiß, wie viel hat getan, die getreut, die hier, öfter hin, öfter her, in jeder Erde gehen, stubborn und ethisch, die weiß, was die Details. Wer ist, kann man suchen, spare mich leukes. Ich sage es dir, Chalutz, es ist nicht, Busch, Schad, but, der besitzt eine Saat. Und er hat ein Issue. Er hat andere Sachen in seinem Leben. Das ist nicht kein Issue für ihn. Und er judged Menschen. Ja. Der Rebbe. Guck mal, was er Chaya ist. Er lässt seine Chassiden tun. So, jene lässt er hin, jene lässt er her, jene freit sich. Jene. Die steigt von der Outside, wie ein Spectator. So wie der steigt dort in der. In the Colosseum, in the circus, in the kicks see we enjoy doch wie Menschen, you know, werden zerblittigt und zerbaut und acten foolish, die enjoy the ganze spectacle. So rather, dass die trachten auf dich, auf dein eigene Middes, in sehen, wie er soll, was heißt es noch, wo sie die das umkicken. Ich muss doch jetzt von einem kleinen Geschmiss, der Gott rausbringen, also mulige Zarten, die Gedäude haben sich gekriegt, doch als, sie haben respektiert einen der Zweiten, sie gegangen zu eins anderes Zimches, in der Gesein zusammen, in Hand ist anders, Hand kriegt sich und nicht nur auf, mulige haben sich gekriegt auf Ideologie, also ich kenne die Google-like, das ist Satan, mulige haben sich auf ideologische Sachen, nach als hat man sich eins und zweiten Respekte, die wir gegangen sind, mit dem Design zusammen. Und kriegt man sich nur auf Geld. Also ich habe gesagt, das ist ja lustig. Es ist doch klar, kriegt man sich auf Geld, das ist gemütlich, Geld ist doch Nonsense. Ja, haben sie Geld. Das ist bald endlich immer der Joke davon. So, Geld, verstehst du? In der Fall, just for Geld, macht man ganze Fight mit. So, der Mensch ist also Hypocrit. Das ist ein Faker. It's just the opposite. Just the opposite. Auf die logischen Sachen. Okay, mach Leukes. Schau mal ein bisschen. Ich muss nicht sehen, die Hattige mach Leukes. Das ist klar, ich bin im Scheich. Man kriegt sich nicht. Als ob eine Vierte, jeder hat mir begandert Geld. Ich habe wirklich viele Sachen. Man ist Meuchel. Einer muss mit dem Schild gehen um Geld. Wo soll man? Er kann nicht Meuchel sein. Wo soll die? Die Rats, die größte Redner, wo das Tiger Team, als morgen steigt dann Tate, zieht dann, weiß ich dann, so wie gesagt, 10 Millionen Dollar in der Bank, und somehow dann bringt der Mensch das ganze Geld zu legen, das er anpackt. Und die Kaskunde stehen, die liefst du teure Hemme dahin, gerne fahrtig holen, und kurz, somehow, da kommen ein paar Paper für seine Taten, er sagt, whatever it is, er managed to sneak out the money. How would you react? Oh, es sind Geld, er verschluckt sich auf Geld, gesteinisch. Es ist ganz so, pushet Baloni. Ja, warte, eines begann mit ihrem Geld, in jeder eine Field, wie man ein begann wird, was ist natural, jeder Mensch fühlt wie jemand darf solche Sachen mehr, das kann man sagen. So, wie lange der Mensch nicht 100% ausgearbeitet ist, weiß er vielleicht, Ich weiß nicht, wie ich mich das tun, weil es ist ausgeeilt. Ob er fühlt, dass man begann wird, du dienst mir nicht toll, löst und er hat keine Recht zum Tanz auf jenen. Er hat Recht zu Sistnus, was heißt das Sistnus? Als er begann wird, ich kenne nicht die Haluches. Ich weiß nicht. Ich habe noch ein Stück getan, das. Einer zu jenen begann wird, Mummen ist dich, sie ist auch, du hast den auf dem, was. Ich sehe noch, wie steht der Klur Aluch auf dem. Also darf lieb um mir sagen, Mensch, was du weißt, Klur hat er begann wird, ich weiß, ich erst noch eine suchen, wie sie steht, das ist ein dänischer Knurig. So, anyway, du siehst der Tag ist in der Tape, als Menschen dürfen trachten, die eine Sache, wo du siehst, und du siehst, wie Menschen schlugen sich in das, die einzige Sache, die man kennt ihn von dem, nicht sich unzunehmen, nicht meint, zu sagen, der ist gerecht, jener ist gerecht, das ist das und du weißt nicht, wo es nicht wäre, wenn die Babys die zu retten, du. Der Beste, was du kennst ihn, ist zu nehmen am Misse, als wo es zu sehen, als die das doch preparen, beforehand. In anderen Wörtern, jede Udemes itoi, Ich schicke das hier eines für jeden Mensch. Die Menschen beschaffen gerade die Welt lahm mit meinen Säuen. Ich muss jetzt sagen, auch die Weine deiner Säuen, aber lass mir sagen, dass ich eine Säuen für dich mache. Tracht sie sich, wo sie aus dir umgekickt jenen. Was umgekickt jenen, was jenen nebig, macht sich Maschige, jenen macht sich zu nah. Jenen verliert sein ganzes Life because of fighting. Tracht jetzt, fahr die hast doch etwas ein Problem. Jetzt der Zeit, dieses make up your mind. As if it happens, chas für Schule, sonst geschehen sich schon nicht. Happens to you, anything sort of time, das eine begann wird dich in diesem Jens. Try jetzt zu arbeiten, mit Hazar beginnen von Schalbes an Nefisch, in Trachten, ist es wert, die Aggravation, die Sinne. It's gonna eat me up. Is it worth it or not? Is my Shalos HaNefesh worth $500,000 or is not? If it's not worth, then fight and don't use your mind. Just fight it out. Bis die sich umkam, nicht Zeit an Kopf zu trachten. Weil die Alster da an Kopf, und ich werde kein Finden, wenn der $1,000. Die Alster da an Mind, und da an Meniche, ihr sei es anyway worthless, so über so. Denn an Mind ist noch wert, an Brain ist noch wert, lass mal suchen. $30,000 and die fights over Irish and Finnish in $1,000, even Finnish $1,000,000. So you might as well make the English fry your brain. Verbrennen. Weil du wirst doch verdienen, du hast so Sachen mehr wert wie dein Brain. Aber oi, die hat von sich ein bisschen mehr. Bis der Stücke Balgabe. So, ich schmiss das Sachen und der Tape, das der größte Mitte zu seiner Balgabe. So, die feels, no. Ihr, mein Brain is worth, geht a $20 million at least. Es geht drauf in Value. So, ich will nicht weggeben, kein Share. Ich verkaufe nicht kein Shares von meinem Brain. Ich verkaufe nicht kein, mein Brain ist sehr, sehr important. Ich will nicht, ich will die ganze Brain sein Mann. Ich will nicht kein 1% von der Brain so gehen in Ibit. Doch aggravaten sich und trachten. Und das ist die Guide tun für alles. So, ob sie kommen tun, easy. Geld ist auch der Sache schiebe. Man kann nicht mehr Geld sagen, gute Sachen. But if these complications, court, besen, fight, aggravation, forget about it. It's not worth it. Push it also, it's not worth it. Jede Sache hat ein Price Tag. Geist in Store, kostet ein Car, muss machen Sense, kostet ein Haus, muss machen Sense. This is a price. Price, wie viel are you willing to pay for this fight? If it was willing to pay. And that's how you have to look at it. This is a push the eyes at over. And this is what they miss with the cans naman. We look this as a tracht and fade to the kim to. Mag them zara feel a maka. But once a mensch is in a situation, is better as a result. Better a quicksand, better a gehabt in a turmoil. Das ist wie ein Schack, ich weiß nicht, wie sie sich rausdrehen. So darf es trachten, noch fahre die Situation kommt. Hat keinen.